Kundgabe 1483. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1940. Naturkraft. Elementargewalt. Erkennen der Gottheit. Es sind Kräfte zwischen Himmel und Erde tätig, die sich äußern in einer Weise, dass dies den Menschen sichtbar in Erscheinung tritt. Und es können diese Kräfte daher nicht abgeleugnet werden. Man vermag sie aber nicht zu spezialisieren mit nur Verstandesdenken. Man steht einer Elementargewalt gegenüber, deren Ursache nicht festzustellen ist. Und man begnügt sich also mit dem Wort Naturkraft für alle jene Vorgänge, die dem Menschen wohl sichtbar, aber nicht erklärbar sind. Es können diese Kräfte auch den Menschen nicht erklärt werden, die nicht versuchen, in das geistige Reich einzudringen. Denn alles Erdgebundene kann eine Erklärung darüber nicht entgegennehmen und nicht verstehen. Es ist Naturkraft die sichtbare Willensäußerung des göttlichen Schöpfers. Es ist Naturkraft etwas in sich Bedingtes, sie ist Ursache und Wirkung zugleich. Sie ist eine für menschliche Begriffe unvorstellbare Kraftäußerung der ewigen Gottheit. Es ist die Naturkraft, das den Menschen sichtbare Wirken Gottes. Sie ist der Beweis einer unentwegt tätigen Wesenheit, die zum Leben erweckt, gestaltet und formt in eigener Machtvollkommenheit. Und diese Kraftäußerung ist gleichzeitig ein Mittel, das unvollkommene Wesen von der Existenz einer Gottheit in Kenntnis zu setzen. Denn es steht das Wesen einem ihm unerklärlichen Wirken gegenüber, das eine höchst vollkommene Wesenheit voraussetzt. Es übersteigt dieses Wirken menschliche Fähigkeiten, ist also menschlich auch nicht zu erklären, da es begründet ist in Kräften, die unerforschlich sind für menschlichen Verstand. Gottes Kraftäußerung wird jedoch als etwas Selbstverständliches hingenommen von den Menschen und führt nicht immer zur Erkenntnis eines Gottwesens. Und Elementargewalten vermögen nicht die Menschen zu überzeugen von einem Wesen, das deren Urheber ist. Weder das Entstehen durch diese Kraft noch das Vergehen durch Naturelemente verkündet ihnen einen Schöpfer, dem Liebe, Weisheit und Allmacht innewohnt. Es nimmt der Mensch gleichgültig die Ergebnisse eines wirkenden Wesens entgegen, gleichzeitig aber das Wesen selbst ableugnend. Ob ihm auch offensichtlich das Wissen an ein solches Wesen nahegebracht wird, er verneint es. Er glaubt sich der Wahrheit nahe, so er alles um sich betrachtet als selbsttätig und sich ständig wiederholende Umgestaltung dessen, was ihm als Natur ersichtlich ist. Er wird also nimmer ableugnen können, eine überaus weise geregelte Tätigkeit in allem, was er um sich erblickt, ist aber nicht willig, diese Tätigkeit als Äußerung einer Gottheit anzuerkennen, weil ihm diese als Wesenheit einfach unannehmbar erscheint. Doch wird er sich niemals eine befriedigende Erklärung geben können über das, was ohne irdisches Zutun um den Menschen entstanden ist. Er wird wohl grübeln, doch so er die ewige Gottheit ableugnet, niemals auf sein grübelndes Fragen Antwort erhalten können. Denn um eine Macht in Anspruch nehmen zu können, muss diese Macht zuvor anerkannt werden. Es schließt aber das Ableugnen dieser Macht ein Erkennen aus. Denn was nicht anerkannt wird, kann sich nicht zu erkennen geben. Einen überzeugenderen Beweis seiner Existenz als die Schöpfung kann Gott niemals den Menschen geben. Doch wer in der Schöpfung den weisen Schöpfer nicht erkennen will, dessen Geist ist nicht aufnahmefähig und er muss also weiter im Irrtum belassen werden. Ihm kann Gott sich nicht offenbaren und er wird in Finsternis dahinwandeln und die ewige Gottheit wird ihm ein unvorstellbarer Begriff bleiben. Amen.